Deutschlandfunk. Rock etc. Nick Mason ist der Schlagzeuger der englischen Band Pink Floyd, somit eigentlich der unspektakulärste Musiker des Quartetts. Dennoch ist er natürlich ein verlässlicher Zeuge der Bandgeschichte. Mason hat vor einiger Zeit ein Buch veröffentlicht, in dem er in Text und Bild seine ganz persönliche Sicht auf die grandiose Karriere von Pink Floyd dokumentiert. Es ist keine Biografie von sich selbst oder der Band, vielmehr zusammengetragene Erinnerungen aus einer langen Zeit. In Anspielung auf die berühmte LP Dark Side of the Moon nannte Knut Benzner seine Sendung über Nick Mason: Der Mond hat doch gar keine dunkle Seite. Natürlich hat er das nie gesagt. Der Mond hat doch gar keine dunkle Seite. Es gibt ein Kapitel in seinem Buch, wobei man dieses dicke Ding kaum als Buch bezeichnen sollte, sondern vielleicht eher als, Almanach. Es gibt ein Kapitel in seinem Almanach. Ein Almanach ist ein bebildertes Jahrbuch. Und da sein dickes Ding über mehrere Jahre bebildert ist, müsste man es Almanache nennen. Ein Kapitel der Almanache heißt: Es gibt keine dunkle Seite. Von was? Von ihm? Von der Band? Doch vom Mond hat der nun eine dunkle Seite, oder nicht? Der Mond umläuft die Erde die Sonne. Der Mond dreht sich während seines Umlaufs um die Erde einmal um seine eigene Achse. Und die Erde? Rotation und Umlaufzeit von Mond und Erde haben die gleiche Periode, sodass der Mond der Erde immer die gleiche Seite zuwendet. Aber welche? Alles Quatsch. Letztlich geht es eben doch nur um jenes düstere Tongemälde, jene alltäglichen Nötigungen, um Entfremdung, Verdrängung und Schizophrenie. The Dark Side of the Moon. Syd Barrett, Roger Waters, Rick Wright, David Gilmour, Nick Mason, Pink Floyd. Dieses erwähnte oder doch nicht ausdrücklich erwähnte Buch von Nick Mason trägt den Titel Inside Out, ein wenig kryptisch, aber nur ein wenig. Und im Untertitel Mein persönliches Porträt von Pink Floyd. Dylan hat auf die Frage, was sein Leben denn so zu bedeuten habe, häufig geantwortet: Es ist alles in meinen Songs. Yes, and I mean, to some extent, that was the reason for writing the book, I think, was that, or one of the reasons for writing it, was that one's ended up... Ja, sagt Nick Mason, und in gewisser Bedeutung war das auch der Grund, das Buch zu schreiben. Einer der Gründe. 30 Jahre eines Lebens damit zuzubringen, den Menschen Geschichten über die Band zu erzählen, die Frage zu beantworten, woher die Band ihren Namen hat, was passiert in den USA, in welcher Periode, auch immer. Gewissermaßen ist es sehr angenehm, all das in dem Buch zu kristallisieren und all das aufzunehmen. Zu schreiben, ein für alle Mal. Ich meine, es gibt ein Problem. Meine Versionen der Geschichten können ein bisschen anders sein als Roger Waters Versionen etwa oder David Gilmours oder von wem auch immer. Doch ich glaube, man empfindet weltweit so, wie ich mich erinnere. Und der Nutzen? Ich meine, ich wünsche mir eine Leserschaft so groß wie möglich, aber ehrlich gesagt, selbst wenn ich es nur für meine Kinder gemacht habe, war es das wert. Well, as wide a readership as possible, but frankly, even if it was only for my children, I think it was worth doing it. Der Kinder hat er 4. Two wives, 4 children. Well, I mean, only one wife at a time. Because in England it's still illegal to be married twice. 2 Frauen, 4 Kinder. Jede Frau zu ihrer Zeit, denn auch in England ist es nach wie vor illegal, doppelt verheiratet zu sein. Schade eigentlich. Das wäre doch dann mal ein Grund, dahin auszuwandern. Da muss Mason aber lachen. years have gone behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun. Cambridge 1965. Erinnern Sie sich? Nein, nein, nicht an 1965. Die ersten US-Kampftruppen werden nach Vietnam geschickt. Bis dahin nannte man sie militärische Berater. Help wird veröffentlicht. Die Beatles treten im Shea Stadium in New York auf. 55.000 Zuschauer, ein einziges Gekreische. Die Beatles erhalten den Orden Member of the British Empire, obwohl es das Weltreich gar nicht mehr gibt. Erstes Konzert im Film West in San Francisco ohne die Beatles, die gerade mal 3 Jahre zuvor noch auf der Reeperbahn bzw. auf der Großen Freiheit waren. 1965. Er erzähle, hatte Mason gesagt, seit 30 Jahren Geschichten. Es sind 40 genau genommen. 1965 gründen 4 Schulfreunde in Cambridge eine Band. Mason, damals 20 und in Birmingham geboren, ist dabei. Der Name der Band, klar. Sie erschließen die Elektronik, Sinustöne und Sägezahnklänge. Und damit zurück zu Masons Inside Out. Es hat 2 Seiten. Den Text, seinen Text und die Opulenz der Bilder. Die Bilder sind offensichtlich. Yeah. Well, as everyone says, a picture's worth a thousand words. Ja, jeder meint, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und es ist kurios. Ich hatte die Bedeutung der Bilder, als ich das Buch begann, wirklich nicht realisiert. Anfangs befasste ich mich nur mit dem Schreiben. Und lediglich im letzten Jahr der Fertigstellung begannen wir mit der Bilderforschung und der Bearbeitung der Bilder, die ich bereits besaß. Ich realisierte, wie stark diese Images waren in Sachen wie dem Rahmen einer Szene oder der Erinnerung daran, wie wir aussahen, wie die Autos aussahen oder welch Schnauzbärte ich hatte. Zuerst hatte er keinen und dann war er gewaltig. Diese Bilder, sagt er, seien bezaubernd. There are some, I mean, there's some one or two sort of charming things in the pictures. I mean, some of them are, some are even alarming rather than charming. Einige eher alarmierend als bezaubernd. Und der Text, ich meine, niemand erinnert sich daran, was er bzw. was sie am 20. November 1975 gemacht hat. Manche erinnern sich nicht mal mehr an jeden der vergangenen Geburtstage. Es gibt zwei Bücher auf dem unüberschaubaren Markt der populären Musik, die heißen Day by Day und sie beschäftigen sich mit dem täglichen Leben von Elvis und Dylan, aber halt nur fast mit jedem Tag. Und außerdem sind sie nicht von Elvis bzw. Dylan selbst, sondern von Schnüfflern bzw. großen Rechercheuren. Also, der Text. Selektiv. Well, what I did was I started by just sitting down and writing everything that I could remember. So I actually. Ich fing damit an, so Mason, dass ich mich hinsetzte und alles das niederschrieb, was mir in Erinnerung war. Damit bekam ich vielleicht die Hälfte des Buches voll. Ich ging alles durch, an das ich mich erinnerte. Dann merkte ich, an manches erinnerte ich mich in der falschen Reihenfolge. Eine Tournee kam durcheinander mit einer anderen. Schwierig und unbefriedigend. Oder als Rick Wright aus der Band geschmissen wurde, darüber hatte ich nichts geschrieben oder es verpennt und einige Dinge hatte ich schlicht vergessen. And a few things that just were completely missing. So after that, I then started talking to other people and in some cases showing them a chapter. Dann sprach ich mit anderen und zeigte ihnen die Kapitel, die ich geschrieben hatte. Zum Beispiel den Teil über die frühen Aufnahmen, Kapitel 2, den schickte ich Norman Smith, unserem ersten Produzenten. Und dann wollte ich ihn sehen und machte ein Interview mit ihm und besprach mit ihm, an was er sich erinnerte und wie es weiterging. So kam der eine und der andere hinzu. Und damit eine andere Zusammenstellung der Erinnerungen. Nicht immer deren eigene, aber die lösten meine aus. Ich redete mit den Leuten und trug zusammen, speziell mit jemandem, der während vieler Touren in unserer Road Crew war. Der sagte dann, nein, nein, nein, das war nicht in San Francisco, das war Los Angeles. Letztendlich beginnt man damit, alles zusammenzubekommen. Und particularly perhaps with someone who was part of the road crew on a couple of tours, they'd go, oh, no, no, no, that wasn't in San Francisco, that was Los Angeles, and so on. So you eventually start really beginning to set, put things in the right dates. And in fact, I'd never kept a diary. Ich hatte nie Tagebuch geführt. Ich hatte Eintrittskarten aufgehoben, Bilder, T-Shirts und einige Alben aus den frühen Tagen. Solche Sachen lösten dann ebenfalls Erinnerungen aus. Und dann trug ich im Nachhinein ein großes Tagebuch zusammen, um sicherzugehen, dass die richtigen Daten in der richtigen Reihenfolge standen und um sicherzugehen, dass die Geschichten derer, auf die ich mich bezog, mit dem richtigen Datum und der richtigen Zeit zusammenfanden. Höhen und Tiefen, einige Höhen und Tiefen, ohne Angst, obwohl er anfangs Angst hatte, kurios genug. Redete man mit ihm bis vor wenigen Monaten als Schlagzeuger, Nick Mason ist der Schlagzeuger dieser Band, oder als Bandmitglied, redet man mit ihm nun als Autor. Das hatte ich gehofft. Denn ich habe es wirklich genossen, dieses Buch zu schreiben. Ich glaube, insbesondere für einen Schlagzeuger ist ein Buch eine komische Sache, da ich die meiste Zeit meines Arbeitslebens damit verbracht habe, ein Teil des Teams gewesen zu sein. Schlagzeuger für sich allein sind langweilig. Ich meine, es ist musikalische Gymnastik, das ist es. Das Schlagzeug-Solo ist das Stück, wo alle rausgehen und sich einen Drink holen, so sehe ich das. Und das Buch ist persönlicher, mutmaßlich. Es führt zu einem ein wenig größer werdenden Schaffenurteil. Generell mag man das Buch. Und generell gibt es die Sicht, als sei das Buch meine Stimme. Nehmen Sie es so. Ob mich die Menschen als Autoren wahrnehmen oder nicht, es ist sicherlich etwas, das ich mag. put it like this, whether they perceive me as an author or not, it's certainly something I'd like. Pink Floyd. Thank you. Pink Floyd. I mean, it's funny that we've spent 25 years odd being... Ich meine, sagt Nick Mason, es ist doch komisch, dass wir 25 Jahre mit Musik verbracht haben, die viel mehr die Innenansicht zeigte, vielleicht als die des Weltraums, und wir nach wie vor als Spacey oder Sphärenmusik gesehen werden. Aber wo will ich damit hin? Was wollte ich sagen? Fragen Sie mich nochmal. Die dunkle Seite des Mondes. Nicht The Dark Side of the Moon, sondern die dunkle Seite des Mondes. Das Blumige bei The Piper at the Gates of Dawn und der Horror von The Wall, ob man The Wall nun mag oder nicht. Die dunkle Seite des Mondes von Dark Side of the Moon. Die Schwermut, die ungeheure Schwermut von Adam hat Mother mit der fetten Kuh, die einen anstarrt, nein, anglotzt vorne drauf, als sei sie jedermanns Kuh aus Schleswig-Holstein. Wie heißen die? Bunt gescheckte, schwarz-weiß mit ihren langen Wimpern und den braunen, treuen Augen, ihre Nutzlosigkeit und Nymphenhaftigkeit vereinend. Oder kommen wir endlich darauf, The Dark Side of the Moon, 1973. Unglaublich einfach und unglaubliche Musik. Well, I like to think so. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, your head explodes with dark bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side. I think, well, the interesting thing about Dark Side, looking at it, is that I think it reflects some of the lessons. Das Interessante an Dark Side ist, so Mason, ich glaube, dass es die Lektionen früherer Alben reflektiert, obwohl es in vielen Dingen ganz anders ist als das, was wir vorher gemacht hatten. Was gut daran ist, es ist sehr komprimiert. Jedes Teil wirkt für sich. Das Album vorher, Metal, verlor sich. Nun, einige mögen es, einige nicht, aber Dark Side ist die Antithese dessen. Jede Idee wurde ganz simpel verwirklicht. Dark Side is the antithesis of that, that it actually any idea is put down quite succinctly. The Dark Side of the Moon hatte nur einen dummen Nachteil. Immer wenn irgendein Trottel einen Beitrag im Fernsehen oder im Hörfunk über Geld machte, ertönte entweder Money Makes the World Go Round aus Cabaret oder Money! Get away. Money. If it's the money program, it's boom, money. Wenn es das Geldprogramm ist, Geld. Wenn es um Schule geht, entweder Alice Cooper oder wahlweise wieder Pink Floyd. Und wenn es um die USA geht, Born in the USA, wie ideenlos doch manche Menschen sind und wie textunsicher noch dazu. Die Zeit. Die 60er, die 70er. Man kann doch schließlich in den 2000ern schon so weit gehen und zwei Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts einfach zusammenfassen. The answer is I don't know. I mean, I think probably the 60s were more important, the late 60s. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Die 60er waren vielleicht wichtiger, die späten 60er im Sinne von... Ich bin sicher, es war einfacher, weil die Menschen weniger deutlich waren und es war aus vielen Gründen einfacher, in einer Band zu sein als heute, weil die Schallplattenfirmen, sie bezahlten den Musikern viel weniger Geld. Die Kosten, eine Schallplatte aufzunehmen, waren viel geringer, das Video war noch nicht erfunden und konsequenterweise konnten sie Risiken eingehen. Keine Schallplattenfirma wird heutzutage ein Risiko eingehen, denn die Kosten, einen Musiker auf den Markt zu bringen, sind astronomisch. Und sie stehen sich offen besser dabei, nur an älteren Musikern festzuhalten, die ein etabliertes Repertoire vorweisen können, denn in die kann man investieren. Ich meine, man kann die Rolling Stones für 20 Millionen unter Vertrag nehmen oder wer weiß für welche eine Summe. 20 Millionen investiert in 20 Bands kann bedeuten, dass keine einzige es schaffen mag. Ende der 60er bekam alles mit langen Haaren ohne viel Aufwand, ich weiß es nicht mehr, $4,000, um eine Platte zu machen und sie rauszubringen. None of them might ever take off. And that's the big problem. In the late 60s, anything with long hair, it would only cost you, I don't know, $4,000 to make the record and release it. Man kann mit einem Schlagzeuger nicht reden, ohne über Schlagzeuger zu reden. Mitch Mitchell for me was, I just loved his style and I liked it. It was so distinctive as well. I mean, even if he's playing now, you immediately know who it is. Mitch Mitchell, der Schlagzeuger von Jimi Hendrix. Und? And I think there were a number of other, I mean, Keith Moon inevitably, because it was so wild and it was a... Keith Moon, der Wilde, The Who. Der Air Mason stets nur wie die anderen, der Schlagzeuger im Hintergrund immer sein wollte. Mason war kein wilder Schlagzeuger. And then you suddenly saw Keith Moon, you just think, yes, this is, you know, of course, this is what I'd like to be. Aber Mason hatte eines der umfangreichsten Schlagzeuge. Yeah, I think probably there was the thought that that might lead me more to be more like Keith Moon. Weil Mason halt so sein wollte wie Keith Moon. You say the hill's too steep to climb. Today. Kann man die ganze Bandgeschichte erzählen? Kann man nicht. Die Tourneen wurden größer und gigantischer. Ein Wolfsburger Automobilhersteller nannte einen Kleinwagen, eine Modellreihe, nach ihnen. Und sie küssten und sie schlugen sich. I mean, being in a band is it is a rather odd existence. I mean, there's a perception. In einer Band zu sein ist eine seltsame Existenz. Es gibt ein Gespür für eine Band, das Unsinn ist, perpetuiert durch die Monkees oder die frühen Beatles, die Beatles-Filme, viel liebenswürdige Mordhaarschnitte, die immer Spaß haben. Andererseits gibt es eine Realität, die tatsächlich so ist. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander und ihr vier seid absolut verbunden, irgendetwas zu tun, ob nun vor 1.000 oder 60.000 Menschen. Insbesondere während einer Tour. Wie irritiert man mit der Zeit auch voneinander sein mag. Während einer Tour gibt es ein Gespür dafür, dass die Band am Abend eines Tages zusammenhockt. Mason ist nicht der Erste, der eine Band mit einer Ehe vergleicht. Er hat Kontakt zu allen anderen. Gibt es Pink Floyd zurzeit eigentlich? Und Masons nächste Sache? I have very little idea. I'd actually like to do more writing. In fact, yeah, I really enjoyed it and I'd like to do some more. Ich habe kaum eine Idee, sagt er. Ich würde sehr gerne mehr schreiben. Ja, das hat mir gefallen. I've got a couple of ideas and I certainly think there's a novel about the music business to be written. Und was das angeht, hat er einige Ideen. Ein Roman. Ein spaßiger Roman über das Musikgeschäft müsse noch geschrieben werden. Well, I can tell a few of the stories that couldn't be put into that book. Mit Geschichten, die er bisher noch nicht erzählt hat, über andere Bands, nicht über sie. Pink Floyd. The Dark Side of the Moon war 302 Wochen in den Billboard-Charts. Und nach 15 Jahren bis 1988 war die dunkle Seite immer noch in den Top 100. Kann man sich heute noch vorstellen, dass die Single Another Brick in the Wall anfänglich von der BBC boykottiert wurde? Als 1994 The Division Bell erschien, schrieb jemand, stilistisch hätte dieses Album auch schon vor 15 Jahren aufgenommen sein können, was die Würde dieser Musik allerdings in keiner Weise mindert. Man kann der Band nicht vorwerfen, sie sei retro. Sie haben diesen Stil ja schließlich erfunden. Haben Sie was bemerkt? Haben Sie etwa nicht bemerkt als Pink Floyd-Fan, dass das vielleicht die erste Sendung zum Thema war, ohne sich näher mit Syd Barrett zu beschäftigen? Good point. Yeah, I think so. Yeah, bit of a breakthrough. Yes, I knew there was something missing. Er hat doch gewusst, meint Mason, dass er etwas vermisse. Er wird es überwinden. Taste all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy. say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in view, but the sun is eclipsed by the moon. It's all dark. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den englischen Schlagzeuger Nick Mason und seine Band Pink Floyd von Knut Benzner.